Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einem Hörspiel von Gesine Schmidt. Was passiert, wenn deutsche Gründlichkeit und Sachlichkeit auf chinesische Werte wie Ambivalenz und Streben nach Harmonie trifft? Welche Fettnäpfchen und Missverständnisse tun sich auf? Und welches China-Bild vermitteln die Entsandten aus dem Land des Lächelns? Eine interkulturelle Spurensuche basierend auf dokumentarischem Gesprächsmaterial. Ich mach nochmal. Diaulishan. Den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Ach. Strategem Nummer 15. Diaulishan. Ja, lass mich schon mal. Diaulishan. Den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Strategem Nummer 15. Diaulishan. Diao Li Shan. War gut, oder? Shan. Taten Diao. Diao Hu Li Shan. Ja. Einzelspiel, wenn du einzeln sprichst, ist ganz toll. Der Ton ist schwer. Den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Strategie Nummer 15. Shan. Diao Hu Li Shan. Ich habe aber vergessen, was es ist. Expats, ein Hörstück von Gesine Schmidt. Expats. Lao Wei, Dai Zai Zhongguo. Komposition Daniel Dickmeisch. Regie Heike Tauch. Der Straßenverkehr, das ist ein Beispiel fürs ganze Leben hier. Das ist doch wie in Europa. Nee. Doch, das ist nur etwas extremer. Florian, es ist total anders. Wenn du hier jemandem hilfst, dann beschuldigt er dich, dass du ihn auf die Straße gestoßen hast. Und du musst ihm noch Schmerzensgeld zahlen. Ja, gerade wenn du Wessi bist. Also ganz ehrlich, du musst die Finger davon lassen. Absolut die Finger davon lassen. Sorry. One more Singapore, please. Thanks. I'm fine, thanks. Das wird auch in der chinesischen Presse diskutiert, dass das eigentlich unmoralisch ist. Das ist denen schon bewusst, aber thank you. Aber der Einzelne, der sagt sich halt, aus der Situation, jetzt und hier, da ziehe ich meinen Nutzen und ich beschuldige den, der mir hilft. Aber es geht doch eigentlich darum, Bea, also das Problem entsteht doch erst, weil du da bist. Wie? Ja, du als Westler gehörst hier nicht hin. Das ist doch Quatsch. Ja, also ist es dein Fehler. Wenn du einen Unfall hast, dann bist du immer schuld, weil du bist an einem Ort, wo du eigentlich nicht hingehörst. Hm. Und ja, wärst du nicht da gewesen, dann wäre das ja nicht passiert. Das ist irgendwie eine ganz andere Denkweise. Die Chinesen mussten sich sehr geschmeichelt fühlen, als sie eine Gesandtschaft aus einem so fernen Lande in so vielen Schiffen erblickten. Denn auf den Flaggen derselben stand mit großen Buchstaben in der Landessprache: Dies sind die Leute, welche dem großen Kaiser Geschenke bringen. Im Jahre 1793 reiste unter der Führung von George, Earl of Macartney, die erste Gesandtschaft eines britischen Königs zum Kaiser von China. Großbritannien suchte nach diplomatischen Beziehungen und verbesserten Handelskontakten zu dem Reich der Qing-Dynastie. Johann Christian Hüttner, geboren zu Guben in der Niederlausitz, begleitete die Delegation als Hauslehrer. Als die Mandarine das Wort Lo durch das Wort Kung ersetzten und das unserem Gesandten nicht gefiel, erklärten sie ihm hinlänglich, dass Kung ebenso wie Lo weiter nichts als Geschenke bedeute. Allerdings drücke Kung mehr Achtung aus und werde gemeiniglich bei Geschenken gebraucht, die man dem Kaiser mache. Man sage ja auch in Europa höflich Dienste anstatt Gefälligkeiten. Mithin ist die Meinung von der Unschicklichkeit der Flaggenaufschrift unbegründet, ebenso wie die Verdolmetschung des Wortes Kung durch Tribut. In welches Land gehen wir denn? Gehen wir nach Amerika? Na? Gehen wir nach Brasilien? Na? Ja, gehen wir nach Dosvidania? Na? Wir gehen jetzt nach China. Ja, könnt ihr überhaupt schon mal auf Chinesisch einen Satz sagen? Na, aber ihr wollt hier morgen den Chef markieren. Ja. Der Volvo-Chef von China, der saß in einem Minibüro und war ganz stolz darauf, dass er sich so untergebracht hat, als unprätentiöser Europäer. Die Chinesen sind es gewohnt, dass man sie in riesengroße Räume führt. That's culture. Face ist Status. Mein Junge, du hast überhaupt keine Ahnung, wie du dir damit dein Image versaust. Xie xie. Xie xie. Am Anfang haben wir ein Training gemacht. 2 Tage in der Schweiz. Um sich einzustimmen. Mit einem Trainer. Also wir zwei mit einem Trainer. Der hat dann so ein Programm gemacht. Es ging um ein gewisses, wie hat er gesagt, kulturelles Bewusstsein. Nein, also eher um ein allgemeines kulturelles Bewusstsein. Der Trainer war sehr nett, war aber selbst noch nie in China. Er hat gesagt, dass man sich hier als Europäer ein bisschen zurücknehmen muss. Mhm. Naja, ist nicht viel hängen geblieben. Die einzige Botschaft für mich war, be aware there are differences. Mal ein Beispiel. Schweigen. Happy with silence. Mhm. Da sitzt eine Runde von Leuten zusammen, die sich alle nicht besonders gut kennen, und es tritt Stille ein. Und die Frage lautet, wie viele Sekunden halten das die Europäer aus? Oder die Amerikaner? Oder Chinesen? Amerikaner werden ziemlich schnell nervös, denen ist das ungemütlich. Die Chinesen stört das gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Die können auch mal ein paar Minuten lang schweigen. Die Deutschen stört das schneller und die Schweizer dagegen sind natürlich sehr geduldig. Du stellst eine Frage und es geht an die Schmerzgrenze, bis eine Antwort kommt. Oh ja. Weil deine innere Uhr ist einfach anders getimt als die der Chinesen. Ja. Cheers. Cheers. Mein ganzes Leben findet hier in Pudong, in dieser Betonwüste statt. Hier wohne ich, hier arbeite ich und hier fahre ich am Abend mit dem Lift in den 45. Stock und am Morgen wieder runter. Da wartet dann der Chauffeur und bringt mich zur Arbeit. 12 Stunden später komme ich wieder nach Hause. Es ist immer schon gekocht. Wir haben eine Haushälterin, die macht das ziemlich gut. Ja, dann setzen wir uns hin und essen und ich erzähle. Mein Mann ist so ausgeglichen im Moment, der hört sich das alles an. Und dann, klar, habe ich noch eine Telefonkonferenz. Das sind ja 6 Stunden Zeitunterschied. Dann gehe ich ins Bett. Ich bin müde. Ja, das Einzige, was ich sonst noch mache, ist Chinesisch lernen, 4 Stunden pro Woche und ja, ein bisschen Tai Chi im Gym. Am Wochenende arbeite ich auch. Man muss es einfach ganz klar und hart sagen. Am Samstag war ich den ganzen Tag in Interviews mit Inspection-Leuten und am Abend war ich dann bei meinem Coach. Ja, ich habe einen Coach, zum Glück, den ich jede Woche sehe. Er ist Amerikaner und lebt schon seit 16 Jahren hier. Er kennt beide Welten und er weiß, in was für einer schwierigen Haut ich stecke. Vom ersten Moment an war ich hier als Seelsorger damit beschäftigt, mich um fremde Ehen zu kümmern. Die Schnelligkeit und Intensität, in der die Männer hier fremdgehen, ist atemberaubend. Der schnellste hat eine Woche gebraucht. Meistens kommen die Männer schon einen Monat vorher und suchen die Wohnung. Und der Knallkopf hat bereits eine Woche, nachdem er Frau und Kinder vom Flughafen abgeholt hatte, verkündet, ich habe eine Freundin, ich ziehe aus. So. Ein Vertriebsleiter war das, ein kleiner Mann. Der hatte sich in ein Massagemädchen verliebt. Vielleicht hat sie sich ein bisschen vergriffen und das hat ihn so gefreut, da hat er sich gleich verliebt. Er hat sogar Auslöse bezahlt bei ihrem Chef, völlig naiv. Sie ist dann bei ihm eingezogen, es war der 6er im Lotto, sie spricht 4 Worte Englisch, er 2 Worte Chinesisch. Und nach 4 Wochen kriegt er raus, dass sie verheiratet ist und 2 Kinder hat, irgendwo auf dem Land. Da wollte er sie wieder loswerden. Und das war gar nicht so einfach. Ich bin jetzt seit einer geraumen Zeit dabei, Leute zu suchen, die hierher kommen nach Shanghai, um hier zu arbeiten. Die meisten wollen nicht. Diese Hemmschwelle, die packen die nicht. Die kriegen diesen Schritt nicht hin und die sind auch nicht bereit, den zu tun. Der eigene Abenteuerwille ist nicht da. Ist schade, weil man merkt hier mehr, dass man lebt. Ja. Aber wie viele Male kommst du nach Hause, wo du einfach so Nudel fertig bist? Dass du wirklich um 10 Uhr ins Bett gehst und schläfst, das ist mir in Europa nie passiert. Aber du musst dich hier einfach anders anstrengen. Du musst dich konzentrieren, musst Englisch sprechen, Chinesisch. Hier organisiere ich über die ganze Welt hinweg und zu Hause. Da war es nach der Stadtgrenze irgendwo vorbei. Also, was willst du denen sagen? Das ist genau das. Es gibt zwar 200.000 Expats hier, aber viele von denen sind freiwillig hergekommen. Aus eigenen Stücken. Und nicht, weil sie jemand plattgefaselt hat. Du kannst die Leute nicht überzeugen. Nee. Nee, der Schritt hier nach Asien ist immer noch einer der größten, den du machen kannst. Ich frage meine Patienten immer, waren sie in ihrem Leben schon mal krank? Nö. Gibt es eine Erkrankung in ihrer Familie? Nein. Es wird immer alles negiert. Es ist ganz schwierig, aus einem Chinesen irgendwas rauszukriegen. Wenn du einen Deutschen fragst, dann kommt er dir mit so einer Krankengeschichte. Ob er was hat oder nicht. Aber mit einem Chinesen, da habe ich schon fast aufgegeben, irgendeine Frage zu stellen. Es ist einfach unschicklich, dass irgendwas kaputt ist. Gott sei Dank, ich kann in die Ohren und in die Nase und in den Hals gucken, dann sehe ich schon, was nicht stimmt. Als es vor 4 Jahren hieß, sie möchten mich nach Shanghai schicken, um das ganze Zeug mit aufzubauen, hat sie überhaupt nicht lange überlegt. Ich komme mit. Da war ich ziemlich platt. Klar. Und dann bist du hier und dann suchst du dir eine Wohnung und versuchst alle Reparaturen von Heizung, Wasserhahn bis Klimaanlage durchzuführen. Das war schon hart. Ich glaube, 60 oder 70 Wohnungen habe ich mir angeschaut. Ja, die durften wir uns selber suchen. Ich habe dafür ein Budget. Ich kann mich daran halten, ich kann aber auch drüber gehen und dann muss ich das eben selber hinblättern. Jetzt wohnen wir im 42. Stockwerk. Vor kurzem konnten wir auf den Pearl Tower schauen. Ja. Ja, da sind in den letzten 3 Jahren viele Hochhäuser dazwischen gewachsen. Man lebt grundsätzlich in geschützten Bereichen. Auch die Chinesen selber. Wir haben jetzt eine deutsche Waschmaschine und einen deutschen Herd. Alles Deutschsprachige, hat ja einen ziemlich guten Stand. Ja, eine chinesische Waschmaschine, die bringt ja nichts. Auf eine Haushälterin haben wir bewusst verzichtet. Ja, wir wollen so eine China-freie Zone haben zu Hause. Ja. Ganz einfach, wenn du zu Hause bist, dann bist du im Westen. Da sind wir schon die Ausnahme. Also selbst meine Chinesischlehrerin hat jetzt eine Hai. Ja, das gehört sich nicht. Wir müssten eigentlich eine haben. Das darf man aber nicht erzählen. Das wissen nur ganz wenige Leute. Hm. Also, dass wir keine haben. Ein zweites, ja. Dai Lao. Ah, ja, okay, verstehe. Dai Lao. Das ist so kompliziert. Okay. Dai Lao. Ausgeruht, ja. Den erschöpften Feind erwarten. Wir wollen aber richtig sprechen, nicht wie Ausländer. Strategem Nummer 4. Schaffen wir. Komm nochmal. Super. Sehr gut. Man wusste, dass die Gesandtschaft an diesem Tage nach Peking kommen würde. Die Wege waren daher schon weit vor der Stadt mit Menschen angefüllt. Und jeder wünschte, die Fremden, wie ebenso viele ausländische Wunder, von denen die sonderbarsten Gerüchte unter dem Pöbel verbreitet waren, zu sehen. Wenn wir des großen Gedränges wegen anhielten, so wurden unsere Wagen augenblicklich von Leuten umringt. Bald befühlten sie unsere Kleider, bald wunderten sie sich über die sonderbare Farbe unserer Hände, bis wir die Handschuhe für sie sehr lächerliche Dinge abzogen. Einige hielten uns für Männer ohne Bartwuchs. Kurz, alles um und an uns war ihnen neu. Und unsere Wagen glichen Guckkästen, zu denen sich ein Haufen nach dem anderen drängte. Der Grundunterschied zwischen chinesischen und deutschsprachigen Managern ist, die Letzteren werden grundsätzlich sagen, wir haben so viele Probleme. So many problems. This problem, that problem. Die Asiaten haben eine grundsätzlich andere Einstellung, die lautet, we have no problems at all. Weil sich jedes Problem lösen lässt. Und wenn sie es nicht schaffen, ihre chinesischen Kollegen mit Feuer und mit Personality und mit Charisma zu überzeugen, dann kommen sie nicht weit. Weil sie müssen ja als Einzelner ein ganzes Unternehmen bewegen, wenn es eine kleine wholly foreign owned company ist. Confidence vermitteln. Self-Confidence. Und wenn man sich als ausländischer Manager da reinbegibt, ohne die Sprache zu beherrschen, da muss man wenigstens IQ mitbringen. Ich rede jetzt nicht von IQ, sondern von Emotional Intelligence. Und das haben unsere Manager ganz schlecht drauf. Die kriegen über die Haut überhaupt nicht mit, was der Laden für eine Lifeline hätte. Und dann sind sie eben mit ihrem Privatleben beschäftigt. Es ist nicht so, dass die richtig auf Jagd gehen, die Familienväter. Die werden überrascht und irgendwie war da plötzlich ein Bett. Und als sie aufwachten, haben sie an ihre Familie gedacht und hatten ein schlechtes Gewissen. So. Der eine, der hat 2 Jahre lang eine außereheliche Beziehung gehabt und hat mit dieser Frau ein Kind gezeugt. Dann ist es wie so oft durch irgendeinen Scheißzufall rausgekommen. Seine Frau hat zu ihm gehalten, sie hat ihm sogar angeboten, das Kind aufzunehmen. Das wollte aber die chinesische Mutter nicht. Es gibt Geschichten ohne Ende. Auch von Frauen, die ihren Kummer mit Tabletten, Alkohol oder exzessivem Shopping betäuben. Und die Nachbarn kriegen alles mit. Diese Expat-Siedlungen sind ja wie Dörfer. Hast du wieder gesehen, da war der Möbelwagen bei denen und die Ehefrau ist zurück nach Hause. Gestern bei der Konfirmation, da erzählte eine Mutter, die ist weg und am nächsten Tag war schon die andere da. Ich sag, wie lang hätte er denn warten sollen? Und dann gibt's auch so Sprüche im Vorbeigehen. Ihren Mann habe ich ja gestern im Café gesehen, hat eine interessante Assistentin. Das Strategem der schönen Frau. Mei Renzi. Sehr wichtiges Strategem. Sexfalle. Die schöne Frau als Köder. Sexfalle? Ist das richtig? Strategem Nummer 31. Heißt so, ja. Sexfalle? Ji, ja? Ja, gut. Mei Renzi. Ja. Mei Renzi. Die Nummer war noch? Die Nummer war 31. 31. Gift von dir, Frau. Mei Renzi. Verführen lassen. Mei Renzi. Sich die Frau zu Herzen nimmt. Genau, das genau. Strategem der schönen Frau. Ja, das ist meins. 3 Jahre habe ich jetzt noch, das Gebäude fertigzustellen. Die Zeit wächst sehr schnell und jedes Jahr werden neue Leute angestellt. Der Grund hier in Pudong ist extrem schwierig, sehr lehmig. Man kann nichts so machen wie bei uns mit normalen Fundamenten, sondern wir brauchen 450 Pfähle und die gehen runter auf 25 Meter. Auch die Baugrube geht auf -9 Meter. Das ist... ja, ziemlich tief. Der Boden ist sowas von weich, du kannst nicht nach hinten verankern, sondern du musst innerhalb der Baugrube ein temporäres Tragwerk erstellen aus Beton, das nachher wieder gesprengt wird. Und das ist der Horror. Wenn wir das Basement haben, wenn wir dort die Kellerdecke gegossen haben, dann kann ich sagen, puh, jetzt wird das Leben einfacher. Das ist das größte Risiko überhaupt. Wenn das unsauber gemacht wird, dann ist nachher die Gefahr da, dass Wasser infiltriert in das Gebäude. Wir befanden uns mitten in Peking, aber man erlaubte uns nicht herumzugehen, wohin wir wollten, sondern wir waren beinahe wie in ein Gefängnis eingeschlossen. Man gab die sonderbaren Begriffe, welche die Chinesen von den Europäern haben, unsere Kleidung, die Furcht vor einem Auflaufer und andere Dinge als Gründe an. Indes konnten vielleicht verborgenere Ursachen diese Unannehmlichkeiten verursachen. Eines Tages näherte sich unserem Dolmetscher ein Mandarin, sehr schüchtern und geheimnisvoll, mit der Frage, ob es nicht möglich sei, ihm und einigen Freunden die wunderbaren Seltenheiten zu zeigen, welche wir dem großen Kaiser mitgebracht hätten. Er habe in Peking und anderen Orten gehört, er versicherte uns, es habe dort in den Zeitungen gestanden, dass wir unter anderem eine Henne mitgebracht hätten, die täglich 50 Pfund Kohlen zu ihrer Nahrung braucht. Ferner einen 1,5 Fuß hohen Zwerg, einen Elefanten von der Größe einer Katze und so weiter. Der Fremde schien so sehr von der Wahrheit dieser Gerüchte überzeugt zu sein, dass es einige Mühe kostete, ihn aus dem Irrtum zu befreien. Neulich habe ich meine Krankenschwestern gefragt, was passiert eigentlich bei euch, wenn ihr sterbt? Die gehören ja alle keiner Religion an. Nach dem Konfuzianismus oder dem Daoismus gibt es einfach nichts. Hm. Ist dann einfach fertig. Ich habe halt wissen wollen, weißt du, kommt ihr dann in den Himmel oder kommt ihr in die Hölle? Letztendlich haben sie so eine Vorstellung von einem Hollywood-Himmel mit einer Wolke und einem schönen Leben danach. Ja. Also ich vergleiche das hier nicht mit zu Hause. Nee. Wenn ich hierher komme, dann ist es einfach so, wie es ist. Gewisse Sachen kannst du ändern, gewisse Sachen kannst du eben nicht ändern. Ja. Heute haben wir wieder über Lüften diskutiert. Wollen wir jetzt in der Wohnung lüften oder nicht lüften? Das ist immer so eine Sache. Weil wenn du lüftest, dann nimmst du auch den Dreck rein. Und wenn sie unseren Balkon angucken, der ist schwarz, weil wir den nicht putzen. Na, wir putzen den schon gelegentlich. Aber dann siehst du, dass der nach einigen Tagen einfach wieder komplett schwarz ist. Nützt also nichts. Und wenn du jetzt lüftest, dann hast du halt das Schwarze in der Wohnung. Wir haben keine Lösung. Nee, kann man nicht lösen. Und ich will mich auch nicht darüber aufregen. Ich meine, komm, worüber soll ich mich aufregen? Über Luftverschmutzung? Nein, es ist so, wie es ist. Das kannst du nicht lösen, das geht nicht. Hm. Auch auf der Arbeit. Wir bauen da alles auf. Ich wusste, ich komme hierher, ich muss Leute anstellen. Ich wusste, ich muss mit denen Prozesse entwickeln. Ich muss die Leute ausbilden und zusehen, dass sie das im Griff haben. Ist das schlimm? Nee, habe ich gewusst. Ich wusste nicht, dass das erste Jahr so einsam wird. Also Gerade im Krankenhaus, da war ich schon einsam. Ich war die einzige Ausländerin und unter sich wird eben nur Chinesisch gesprochen. Ich praktiziere in Englisch. Oder es hilft mir jemand beim Übersetzen. Auch die Mentalität der Patienten war gewöhnungsbedürftig. Jetzt nur ein Beispiel. Ein Kind kommt in meinen Raum, macht alle Schubladen auf. Ja, es holt alles raus und die Eltern, die sagen nichts. Ich habe immer Lollipops für brave Kinder in den Schubladen. Und das Kind nimmt sich einen und schmeißt ihn auf den Boden. Dann nimmt es den nächsten raus und schmeißt ihn wieder auf den Boden. Und irgendwann habe ich dann auf den Tisch gehauen. Ich habe gesagt, lass jetzt die Finger da weg. Das Kind hat Rotz und Wasser geheult. Shunshou Tianyang. Shunshou Tianyang. Shunshou Tianyang. Mit leichter Hand das Schaf wegführen. Ja. Tianyang. Qian. Qian. Qian. Qian. Qian. Shunshou Tianyang. Shunshou Tianyang. Tianyang. Qian. Qian. Ja. Shunshou Tianyang. Shunshou Tianyang. Mit leichter Hand das Schaf wegführen. Strategie Nummer 12. Ich hab's verstanden. Oh, mein Gott. Ich hatte einen Job 600 Kilometer außerhalb von Shanghai. Als Turnaround-Spezialistin. Ich bin immer regelmäßig mit dem Auto gependelt. Und wenn das 12 Uhr nachts ist und ihr Handy hat keinen Empfang mehr, kriegen wir dann schon ein komisches Gefühl. Da kann ihnen alles Mögliche passieren. Die Polizisten auf der Strecke kannten mich inzwischen, aber eines Nachts haben sie mich doppelt kontrolliert. Irgendein Lastwagenfahrer hatte sich über meine Fahrweise beschwert. Das sind extreme Nebelprovinzen. Und wenn sie morgens um 2 Uhr unterwegs sind und müde, ja, dann verlassen sie sich auf den Lastwagenfahrer. Aber wenn sie dann hören, dass 2 oder 3 von denen sich zusammengetan haben und ihnen vorwerfen, sie hätten sie ausgebremst, dann halten sie den Mund und sehen zu, dass sie mit einem der Polizisten guten Augenkontakt haben. Und wenn der ihnen den Eindruck vermittelt, ich habe heute einen Tag, wo ich mal eben ein paar tausend RMB abzocken könnte, na, dann zahlen sie die. Ja. Machen sie die Handtasche auf. 3000 RMB, let me go. Ja, finish. Da legen sie sich nicht mit ihm an und zetteln irgendeinen Scheiß an, weil sie der Meinung sind, sie haben als Ausländer Rechte. Da müssen sie schon ein bisschen besinnen. Sie sind Gast in diesem Land. Man sollte bitte im Kopf behalten, dass man die Gepflogenheiten, die Regeln und die Gesetze des Gastlandes adaptiert. Ja, so ist das. Excuse me? Could I have another wine? Yeah, red wine. Thanks. Die erniedrigende chinesische Hofsitte, sich 9-mal vor dem Kaiser zur Erde zu bücken, vertrug sich nicht mit der Würde eines britischen Gesandten. Lord McCartney verwarf sie, und da er standhaft auf seiner Weigerung beharrte, so wurde die englische Hofzeremonie, ein Knie zu beugen, anstatt der asiatischen für die Audienz festgesetzt. Die Mandarine sahen mit heimlichem Unwillen, dass der Gesandte in den Konferenzen kühl seine Würde behauptete und seine Meinung mit der Freimütigkeit sagte, die ihm zukam. Sie wagten sich nicht an ihn selbst, versuchten aber später seinem Gefolge eine Erinnerung zu geben, der sie viel Wirksamkeit zutrauten. Mein Job ist was? Na, das ist nicht rationalisieren. Mein Job ist give people work. Das sehe ich als meine Hauptaufgabe. Ich habe jahrelang in Japan gearbeitet und bin seit 10 Jahren in China. Und in China und Japan werden keine Jobs wegrationalisiert. Da kriegen die Manager die Order, dass keiner entlassen wird. Dann werden eben Projekte kreiert, auf Teufel komm raus. Die kriegen zwar ihre Gehälter gekürzt, es werden auch keine Boni bezahlt, aber das geht dann vom Top-Manager runter bis zum letzten Mann am Gate, der den Parkplatz bewacht. Thanks, thanks, thanks. Da kriegt jeder Gehaltskürzungen, bis jeder Job gesichert werden kann. Job Protection heißt das. Und deswegen sind diese Unternehmen ganz anders aufgestellt in ihrem Menschenrespekt. Respekt. Ist doch klar. Tao Liang Huan Chu. Die Tragbalken Juan. Stehlen und die Stützpfosten auswechseln. Ja. Strategem Nummer 25. Po Liang Huan Zhu. Po Liang Huan Zhu. Po Liang Huan Zhu. Sehr schwer. Po Liang Huan Zhu. Aber warte mal, ich muss was fragen. Das ist kein Strategem, das ist Realität. Zhu. Zhu. Zhu. Das Zhu. Ist mein Strategem. Ohne die Sie. Komm nochmal. Ja. Die Tragbalken stehlen und die Stützpfosten nein, nein. auswechseln. Wann haben Sie es zum letzten Mal gesagt? Also, wir haben ein Aquarium hier im Büro, ja? So ein kleines Glas mit Wasser drin und Fischen. Und jetzt musst du regelmäßig das Wasser wechseln und dafür brauchst du so eine Pumpe, mit der man das absaugen kann, ja? Und da haben sie eine Pumpe gekauft, die war aus Plastik. Schon nach der ersten Woche musste die repariert werden mit so Klebeband, so improvisiert. Das können die sehr gut. Und die wurde immer mehr repariert und dann habe ich gefragt, ja, was habt ihr denn jetzt da für eine Pumpe gekauft? Wie viel hat die gekostet? Die hat 15 RMB gekostet. Okay. Wie viel hätte die nächst bessere gekostet? Und wo ist da der Unterschied? 20 RMB. Die ist aus Kautschuk und das Rohr ist aus Metall. Da habe ich gesagt, ja, aber die ist doch besser. Hält das nicht länger? Ja, schon, aber die kostet 5 RMB mehr. Die muss man aber nicht reparieren. Ja, das schon, aber die kostet 5 RMB mehr. Das ist nicht mal ein Euro. Und nach einem Jahr war es soweit. Die alte Pumpe musste weg, eine neue musste her. Und was haben sie gekauft? Genau die gleiche Pumpe. Die totale Plastikpumpe. Und genau nach einer Woche haben sie wieder am selben Ort begonnen zu reparieren. Und das sind ausgebildete Ingenieure. Wo mach Shang Julai? Die Geschäftsverhandlungen hier sind extrem langwierig. Das treibt mich fast in den Wahnsinn. Gestern haben die Gespräche über die Pfahlkonstruktion 4 Stunden gedauert. Ich meine, man hat das vorbereitet. Am Anfang sieht das alles sehr strukturiert aus. Und dann redet man auf einmal über eine Frage oder ein technisches Detail in Zirkeln, bis man dann wirklich rausfindet, wo jetzt bei denen der Knackpunkt liegt, warum sie auf etwas nicht eingegangen sind. Das kann Stunden dauern. Ni hao! Und wenn man dann nicht genau die richtige Frage stellt, dann wird einfach nur genickt. Und dann muss man die Frage wieder aus einem anderen Gesichtspunkt stellen. Das dauert und dauert. Die schmücken ja auch alles aus, die Chinesen. Und wenn ich dann eh schon keine Zeit habe, dann... Ja, dann muss ich das Kribbeln ablegen und sagen... Okay. Und auch die Translators, das sind oft technische Leute. Die translaten dann gar nicht mehr, sondern die sind drin in der Diskussion. Die sind dann schon weiter als wir. Der Translator hat gar nicht mehr übersetzt, sondern... selber schon seine Meinung eingebracht und dann geht das auf einmal hoch her. Das ist ein Tohuwabohu. Und dann muss man erstmal wieder sagen, hey, Ruhe bitte, wieder zum Punkt A zurück. Was war denn jetzt wirklich der Verlauf der Diskussion? Und jeder hat natürlich sein Telefon an. Ich meine, wir sagen immer, bitte Telefon auf Vibration stellen, aber das wird natürlich ignoriert. Und dann wird während des Meetings laut telefoniert, ein riesen Ding am Telefon während der Sitzung, wenn es eh schon eine Heated Discussion ist. Oh, Ruhe im Karton. Leute, wir müssen nochmal von Punkt A anfangen. Taxi! Hey, Taxi! Sie sangen Mawai, die Akazie schelten und dabei auf den Maulbeerbaum zeigen. Ja. Strategem Nummer 26. Mawai, Mawai. Jill! Sam Mahuai. Sehr mutig. Sehr gut. Schelten und dabei auf den Maul. Hört euch gleich den Namen. Nein, er erklärt sich total von selbst. Okay, nochmal. Ji San Ma. Ma. Ma. Ma. Ji San Mahuai. Ich erzähle das auch grundsätzlich allen Managern in jedem Aufsichtsratsmeeting. Wenn diese 50.000 Autos nicht gemacht werden, müssen 5.000 Leute nach Hause geschickt werden für Kurzarbeit. Das ist nicht mein Stil. Und dann sage ich, gib mir die 5.000 Leute Kurzarbeitergeld als Marketing-Money. Ich mache das wett und krieg die Autos verkauft. Und das sind Denkweisen, verstehen Sie? Da müssen Sie eben fighten und den Mund aufmachen. Und dann übernehmen Sie Verantwortung. Und dann sitzt Ihnen so ein schwachmatischer Betriebswirtschaftler vor der Nase und der kann nur Schrumpf denken. Wenn er 2 oder 3 Monate fallende Zahlen sieht, dann heißt das sofort, da müssen wir abbauen. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Sag mal, habt ihr einen Knall? In einem Wachstumsmarkt, wo mal 1 oder 2 Monate die Zahlen nicht genau mit 20% nach oben gehen, gleich immer rücknehmen? Nein, es ist genau das Gegenteil, was gemacht werden muss. Da muss in Marketing und Sales investiert werden. Das hier, das ist ein Wachstumsmarkt. Das ist nicht wie in Europa, dass ihr da 10 Jahre Schrumpfmarkt habt. Also man kann sich auch zu Tode schrumpfen. Und das kriegen die nicht gebacken. Die denken grundsätzlich nur in Shrinking. Ich nenne das immer die Schrumpfkopf-Mentalität. Schrumpfende Hierarchien, schrumpfende Plattformen, schrumpfende Modellbreite, schrumpfende Budgetgrößen. Alles wird eingeschrumpft. Die Schrumpfköpfe kommen. Tja, die nächste müssen wir raus. Ich möchte nicht wissen, was die Chinesen am Nachmittag machen. Das ist ziemlich sicher was völlig anderes, als wir machen. Wenn du die Chinesen anguckst, was ist ihr Hobby? Magst du noch Bier? Du hast noch, ne? Ja. Also was ist deren Hobby? Shoppen und shoppen und shoppen. Ich frage auch immer, was habt ihr denn am Wochenende gemacht? Geschlafen, gegessen, dann war ich noch einkaufen. Jedes Wochenende machen die immer das Gleiche. Auch meine Arztkolleginnen, die sind nicht etwa an Politik interessiert, ne? Nicht an Literatur, auch nicht an Weiterbildung. Es geht immer nur ums Essen und um die Familie. Und dann fragen die mich, und, was hast du am Wochenende gegessen? Ja. Am Montag. Ich weiß auch am Montag nicht mehr, was ich am Wochenende gegessen habe. Wenn wir frei haben, ist das schon schwierig. Du kannst nicht einmal in den Wald gehen und ein bisschen spazieren. Oder einen Ausflug ins Grüne machen. Ja. Man trifft sich ja halt einfach mit anderen Expats. Man unterhält sich und dann gibst du mir noch Soße? Und dann geht man eigentlich shoppen und essen. In Kanton findet man fast alle Annehmlichkeiten, die in europäischen Häfen angetroffen werden. Besonders lassen die Güte, die Menge und die Wohlfeilheit der Lebensmittel nichts zu wünschen übrig. Außer dem wohlschmeckenden Fleische hat man vorzüglich gute Gartengewächse und Früchte. In der Nachahmung europäischer und zumal englischer Gerätschaften wie Werkzeuge und Hausgeräte aller Art haben es die Kantoner so weit gebracht, dass verschiedene Sachen hier ebenso gut und durchaus wohlfeiler verfertigt werden als in England. Ferner wäscht man hier vortrefflich und weit wohlfeiler als in unseren Hauptstädten. Man muss aber im Handel sehr behutsam sein, wenn man von den Kantonern nicht hintergangen werden will. Die Nation wird überhaupt beschuldigt, dass sie unredlich sei, ja, Betrug sogar für lobenswert und sinnreich halte. Der List der Kantoner Handelsleute kann man wenigstens Aufmerksamkeit entgegensetzen, aber die offenbaren Betrügereien des Hupu, des kaiserlichen Oberzolleinnehmers und der anderen Mandarine muss man einfach hinnehmen. Die Schiffskapitäne sind genötigt, diesen Räubern 10% mehr zu bezahlen, als die Summe beträgt, die der Kaiser von ihnen fordert. Dieser Feudalismus, der jetzt hier entstanden ist, das geht gar nicht. So what? Einige Funktionäre der Partei, Entschuldigung, die sind Milliardäre. Ja. Das ist nicht in Ordnung, nein. Nur letztlich sichern die sich nur ihre eigenen privaten Pfründe. Und wenn irgendjemand sie kritisiert, dann werden die zu Dissidenten und Querulanten abgestempelt. Das kommt aber nicht von ganz oben. Ich glaube, es entsteht hier in der Mitte. Irgendwo dazwischen. Ja, aber das musst du etwas differenzierter sehen. Nö. Doch, du kannst in China nicht so regieren wie in Europa. Du kannst nicht 1,4 Milliarden Menschen so regieren wie in Deutschland. Komm, das ist schon klar. Aber trotzdem ist es nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, dass sich irgendeine politische Schicht bereichert. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Weißt du was? Bin ich einverstanden damit. Du machst einfach ein bisschen heftige Unterstellung. Nö. Das ist nicht die Politik, die sich da bereichert. Das sind andere Schichten, die sich bereichern. Und die Politik wiederum profitiert davon. Florian, 80% aller Milliardäre hier gehören der kommunistischen Partei an und sind im Kader. Wie kommt denn das? Hä? Weil die nur eine Partei haben? Die haben nur eine Partei. Ja, aber du musst nicht als reicher Mensch automatisch in der Partei sein. Aber alle, die in der Partei sind, haben eine gute Chance, ziemlich reich zu werden. Kann ich dir ein Bier noch austrinken? Nö. Da, Zau, Jin, Shu. Strategie Nummer 13. Auf das Gras schlagen. Auf das Gras schlagen, um die Schlange aufzuscheuchen. Da, Zau. Zao. Zao. Zao. Ja. Jing. Shi. Jing. Shi. Jing. Xing. Jing. Jing. Jing. Jing. Jing. Was habe ich da gesagt? Wo muss die Zunge gerollt werden? Muss man die Zähne so zusammenlassen? Schön. Wo rollen Sie da die Zunge? Erster Ton, gleich bleiben. Jing. So offen, offen lassen hinten. Schö. Das muss ich noch ein bisschen üben. Ich habe ja sehr viele Frauen in meiner Equipe. Es gibt ja sehr viele Ingenieurinnen in China. Ja, die weinen dann auch mal schneller. Da muss ich aufpassen. Die Mei, eine sehr gute Statikerin, die hat angefangen zu weinen, weil sie dachte, ich gäbe ihr weniger Arbeit. Die hat gedacht, ich hätte sie nicht mehr gern. Ja, die sind halt mit ihrem Chef emotional sehr verbunden. Die sehen halt den Lao Wei, also den Chef, als Mutterfigur. Obwohl ich gar nicht so viel älter bin als die Mei. Nur 6 Jahre. Und mein Coach hat mir auch gesagt, ich hätte da nicht richtig reagiert, weil, ja, ich habe sie halt in den Arm genommen und gesagt, oh nein, Mei, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich hab dich mega gern. Anstatt eben ganz ruhig zu bleiben, zu sagen, Mei, wenn es wieder passiert, das nächste Mal, dann würde ich gern ein Signal kriegen. Sowas, ja. So hätte ich handeln müssen. Hi, Tuan. Si kua. Xie xie. Aber ich habe halt diese Fixation, dass sie mir die Mutterrolle gibt, halt auch angenommen. Das darf ich nicht machen. Mein Coach sagt, das sei nicht gut, weil dann diese emotionale Ebene sich immer weiterentwickelt und so eine tiefe Verbindung herrscht zwischen uns beiden. Es ist einfacher, wenn eine gewisse Distanz da ist. Aber es ist nicht einfach. Die Singles, die jungen Expats zwischen Mitte 20 und 30, die von kleineren mittelständischen Firmen geschickt werden, weil denen Familienentsendungen zu teuer sind, die haben es wirklich schwer. Das sind die, die hier für ihre Firma fürs Geld sorgen. Und dann kommt so ein einsamer armer Kerl her und soll jetzt in dieser Fabrik, wo sie ein Joint Venture haben, alles ordnen. Und wenn das eine kleine Firma ist, dann vermeiden die auch einen Sprachkurs. Also kann der vielleicht gerade noch Ni Hao sagen und außer der Assistentin spricht keiner Englisch. Diese Jungs, die arbeiten wie die Teufel. Und abends gehen sie in eine Bar und saufen sich die Hucke voll. Denen kann man nur wünschen, dass sie sich wirklich mal verlieben. Und das gibt häufig nette und auch nachhaltige Beziehungen. Das ist erstaunlich. Man erlaubt den Europäern nur einen Teil des Jahres in Kanton zu bleiben und nötigt sie, die übrige Zeit in Macau zuzubringen. Bei diesem jährlichen Hin- und Herziehen müssen sie den Hausrat und andere Notwendigkeiten jedes Mal aufs Neue verzollen, sodass sie nicht ein einziges Gerät besitzen, für welches sie nicht 12-mal und öfter Abgabe bezahlt hätten. Der Kaufmannsstand ist nämlich in China höchst verachtet. Ausländische Kaufleute fühlen diese Erniedrigung umso mehr, da ihr Stand in jedem aufgeklärten europäischen Lande geehrt wird. Die Engländer leiden doppelt dabei, weil man sie von allen Barbaren, so werden die Europäer von den Chinesen genannt, für die Wildesten hält. Diese Ehre haben sie ihren Matrosen zuzuschreiben, welche in der Tat nicht die sanftesten Menschen sind. Und wenn künftig die hier handelnden Europäer sich nicht hüten, durch ihre Sitten den Chinesen Anstoß zu geben, so werden die Verachtung und sogar die öffentlichen Beschimpfungen, denen sie hier ausgesetzt sind, sich immer weiter vermehren. Li Dai Tao Yang. Li Dai Tao Yang. Jetzt sag's noch mal vor. Der Pflaumenbaum verdorrt anstelle des Pfirsichbaums. Strategem Nummer 11. Li. Das mit dem Pflaumenbaum, das brauchen wir nicht. Mal. Los. Li. Li. Li. Dai. Da. Li. Dai. Dai. Dai. Jetzt sag's noch mal im Ganzen, bitte. Ti. Ah. Kann ich mehr. Die Nachrichten werden hier gesteuert, was kommt und was nicht kommt. Früher war ich da, ja, kritisch. Und mittlerweile finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann ja auch Sachen kaputt reden. Ja, das siehst du in Europa relativ gut, wie eigentlich die Meinungsbildung und die ganze Volksstimmung ziemlich stark über das beeinflusst werden. Mhm. Du kannst jetzt auch eine Krise herbeireden. Und das findet hier einfach nicht statt. Also die Krise findet zwar statt, aber man berichtet über das auf eine ganz andere Art und Weise. Man ergötzt sich etwas darüber, dass es im Ausland schlechter geht als hier. Und über das eigene berichtet man in einem anderen Umfang. Ist das jetzt schlecht oder ist das gut? Die Bevölkerung reagiert auf das, was sie liest. Wir werden zu Hause ja auch manipuliert. Das fällt einem hier erst richtig auf. Ja. Wir unterliegen zu Hause einer ständigen Gehirnwäsche der Presse. Die Chinesen haben eine positive Sichtweise. Ist das jetzt so schlecht? Es ist in der Summe gesehen wahrscheinlich sogar besser als die europäische Art, alles zur Sensation zu erklären und hervorzuzerren. Wir sind darauf gedrillt zu sagen, work is first and family is second. Hardworking, no nonsense people. Das ist die Kuraussage. Ja, die quadratisch, praktisch, gute, rationale, non-emotionale Denkweise. Und für die Asiaten gilt, life and family is first and work is secondary. It's the tool to let me have a life. Work is there to produce enough money for my life. Und die haben natürlich auch eine ganz andere Grundeinstellung zu Money. Money is there to make the world go round. Das könnt ihr auch nicht begreifen. Mann, die Chinesen, die lassen Geld einfach durch ihr Leben laufen wie Wasser. Wenn kein Geld aus einem Haushalt rausgeht, ja, kommt kein Geld zurück. Das sind die Eternal Circulations of Qi, of Energies. Unter dem Kessel das Brennholz wegziehen. Strategie Nummer 19. Fu di, chou xin. Fu di, fu di, fu di, fu di. Ja. Können wir mal Pause machen? Ja. Chou xin. Ja. Heißt unter dem Kessel das Brennholz wegziehen. Fu di, chou xin. Ni men yuan li zhongguo. Ni men de shi cheng. Wir lebten so weit vom Reich der Mitte entfernt, ließ Kaiser Jianlong verlauten, dass unsere Gesandten gar nichts wüssten von seinem Protokoll und Zeremoniell. Die Zinkereien, die sich nach unserer Ankunft ergaben, waren seinen Ohren höchst unangenehm. Seine Dynastie, sprach er, lege keinen Wert auf unsere Produkte. In Zukunft bräuchten wir uns nicht mehr die Mühe zu machen, solche Botschaften über diese weite Entfernung zu ihm zu entsenden. Wir vergeudeten unsere Zeit. Aber wenn wir seine Oberhoheit anerkennen und Unterwerfung bezeigen, brauchen keine Gesandtschaften alljährlich an seinem Hofe zu erscheinen. Kaiser Jianlong erlässt uns diese Auflage, auf das wir uns immerfort danach richten. Auf das Zurückgehen wird man nicht vorbereitet. Es gibt eine Statistik, dass die Hälfte aller Rückkehrer innerhalb eines Jahres ihre Firma verlässt. Ökonomisch gesehen ist das pervers. Der eine sagt, ich komme in meine Firma zurück und ich sehe nur noch Frauen. Alle jung, null Ahnung von nix. Und die sind plötzlich die neuen Chefs da. Die gucken einen an wie einen Exoten. Und dann kennt dich plötzlich kaum noch jemand. Und in der Personalabteilung bist du nur noch der Chinese. Selbst von Volkswagen, der einen riesigen Austausch zwischen ihren weltweiten Fabriken haben, erzählt der eine Kollege, ich musste dort anrufen und »Ach Gott, Sie sind ja auch noch da«, sagte die Dame. »Das ist ein toller Empfang.« Also es gibt offenbar, ob kleine oder große Firma, keinen Plan, wie man die wieder reinholt. Und das nutzt dieses Potenzial. In Shanghai warst du CEO und zu Hause bist du dann Teamleiter. Und die ahnen das schon und gehen dann mit so einem ganz beschissenen Gefühl zurück. Der eine sagt, ich habe meinen Arbeitsplatz angeguckt. Das ist das gleiche Büro mit dem gleichen Bürostuhl und der knarrt genauso wie vor 5 Jahren. Noch nicht einmal einen neuen Stuhl krieg ich. Der war stinksauer. Die Vögel wurden von Mao ausgerottet. Das ist ja das. Die Vögel haben den Bauern die Felder zerstört. Und dann haben sie festgestellt, dass wenn die Vögel Stress haben, sterben die. Und dann haben sie während 4-5 Tagen Lärm gemacht im ganzen Land und die Vögel sind buchstäblich vom Himmel gefallen. Darum hast du keine Vögel mehr hier. Du fährst aufs Land und es gibt keine Vögel mehr. Das stimmt. Und in den Wäldern hörst du auch kaum welche. Ich träume manchmal von Landschaften, von Bäumen und einem See. Wenn ich in Deutschland bin, ist alles so langsam, so klein. Ich habe dann immer das Gefühl, das war mein vergangenes Leben und dazwischen drin, da war ich mal tot oder so. Das Leben hier, das ist intensiver und schneller. Und irgendwann, da gehst du wieder nach Europa zurück und bist wie in einer Zeitmaschine, ganz langsam. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Auf die Zukunft. Prost. Jedes Jahr steigt mein Gehalt um 20-30%. Die hochqualifizierten Arbeitskräfte verdienen hier nahezu so viel wie in Europa. Wenn wir Chinesen uns hier ein Auto kaufen, einen BMW, Mercedes oder Porsche, dann haben wir wirklich auch Geld, richtig Geld. Und das ist nicht auf Pump. Ich habe einen Kollegen, der hat eine Healthcare-Firma mit 50 Angestellten. Gestern ist die Firma an die Börse gegangen. Jeder Angestellte hat 1% Firmenwert in Aktien bekommen. Und der Wert ist so nach oben gegangen, dass für jeden 4 Millionen Dollar auf einmal rausgeschmuggelt sind. So etwas passiert hier ganz oft. In Europa sieht man solche Verhältnisse gar nicht mehr. Aber hier hat's gerade erst angefangen. Von unseren 1,4 Milliarden Leuten habe 5% richtig viel Geld. Das sind 70 Millionen Chinesen. Wir sind einfach besser dran. Wir sind die Glücksgeneration, verglichen mit unseren europäischen Kollegen. Die wohnen oft noch zur Miete. Die Ausländer haben alle vor, noch ein Weilchen in Shanghai zu bleiben, weil es hier angenehm ist. Trotz der Umweltverschmutzung und trotz der Lebensmittelskandale. Die haben alle eine Fahrer, eine AI und sie fühlen sich hier noch mehr als Chef. Noch brauchen wir sie. Wir können den Kontakt zur Muttergesellschaft nicht aufgeben. Wir wären noch nicht eigenständig genug. Aber in 10 Jahren sieht das ganz anders aus. Expats, ein Hörstück von Gesine Schmidt. Mit Inga Busch als Turnaround-Spezialistin, Judith Engel als Projektmanagerin, Dieter Mann als Seelsorger, Florian Lukas als Leiter Controlling und Inka Löwendorf als seine Frau und Ärztin. Inka Löwendorf. Zhou Chun sprach den Kaiser Tianlong. Zhou Chun. Fang Yu, den Manager Cheng. Eva Kerloar. Eva Korell, die Strategin. Und Falk Rockstroh hörten sie als Erzieher Johann Christian Hüttner. Xiehe Tria China de Florian Schludi, Bide Walkowitz und Li Guanan. Ein Dankeschön geht an Luo Lingyuan und an die Expats von Tria China, Fabian Schludi, Peter Wolkowitsch und Guanan Li. Ton und Technik Jean-Boris Chimchak. Jean Boris Chimchak. Komposition Daniel Dickmeis. Daniel Dickmeis. Regie: Daoyan Heike Tausch. Heike Tausch. Produktion Deutschlandfunk 2013.